Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 24. Oktober 1789. Über die Weimarscher Angelegenheit bin ich ganz deiner Meinung, dass man sie nicht aufgeben, aber auch nicht ängstlich betreiben muß. Jetzt kann ich nichts tun, als mich vor Erschlaffung unter den hiesigen Menschen verwahren. Glücklicherweise habe ich das Bedürfnis des mündlichen Umgangs in sehr geringem Grade. Auch kann man sich Nahrung des Geistes durch Lektüre sicherer und bequemer verschaffen. Indessen fühle ich, dass ich an Fertigkeit verliere, mich mündlich über interessante Gegenstände auszudrücken, weil ich zu wenig Veranlassung habe, mich hierin zu üben. Graf Geßler ist der einzige, mit dem man über manche Dinge sprechen kann, aber er ist zu unstät, zerstreut durch seine Verhältnisse und inkonsequent, als dass man auf ihn rechnen könnte. Es scheint, als ob dir jener neuerlich verleidet worden wäre. Wie steht es denn mit deinen Privatvorlesungen? Deine Antrittsrede erwarte ich mit Verlangen. Über die historische Darstellung sind wir wohl in der Hauptsache einverstanden. Der philosophische Geist, den du als ein Erfordernis der neueren Geschichtsschreiber angibst, äußert sich auch in gewissen Eigentümlichkeiten des Typs, die die Neueren vor den Alten voraus haben. Wenigstens habe ich bei den Alten eine gewisse Mikrologie gefunden, die nur durch das Nationalinteresse entschuldigt wird. In der Literatur- und Völkerkunde September steht eine versifizierte Rezension deiner Götter Griechenlands. Der Verfasser Benkowitz ist wenigstens ein besserer Kopf als der Herr von Kleist im Merkur. Einige Verse sind sogar nicht übel, aber freilich ist das Ganze trocken und der Ton oft sehr platt. Hier ist ein Stück von Kotzebue, Menschenhass und Reue, aufgeführt worden, das in Leipzig sehr gefallen hat, ein elendes Produkt in Iflands weinerlicher Manier, aber ohne einen Funken von Iflands Talent. Opitz sah ich zum ersten Male wieder. Er schien nicht gewonnen zu haben, seine Sprache war unangenehm und sein Anstand steif, doch will ich ihn nicht nach dieser Rolle beurteilen, ob er sie wohl für eine Debütrolle halten muß. Fast halte ich das hiesige Publikum für besser als das Leipziger. Hier schien dies Stück doch nicht sehr zu wirken. Was sagst du zu den neuen Vorfällen in Frankreich? Jetzt ist nichts dort unmöglich, und ich würde mich nicht wundern, wenn Frankreich in einzelne Republiken zerstückelt würde. Fast bleibt der Nationalversammlung nichts anderes übrig, wenn sie konsequent sein will und keinen anderen König weiß als den, der von der Pariser Faktion gefangen gehalten wird. Wielands Aufsatz im Merkur hat mich nicht befriedigt. Ich kann die Kanne-Gießerei nicht leiden, wenn man keine andere Data hat als die öffentlichen Nachrichten und eine Streitfrage dieser Art durch Gemeinplätze entscheiden will. Schicke mir doch nunmehr meine verworfene Rezension. Ich habe kein Konzept mehr davon. Du hast gar nicht Ursache darüber, in Verlegenheit zu sein, wie es in Jena schien. Es würde mich nicht demütigen, wenn auch wirklich diese Rezension nicht zu brauchen wäre und dass sie nicht so gut als manche andere in der Literaturzeitung hätte Platz finden können, wird mich niemand bereden. Was kannst du für ärmliche persönliche Rücksichten der Redakteurs? K. Huber ist mit seinem Stücke fertig und schickt es an die Theater. Gedruckt soll es erst nach einiger Zeit werden. Der letzte Akt hat mich am wenigsten befriedigt. Ich habe ihm kürzlich mein Urteil über das Ganze aufrichtig geschrieben und dabei auch einige von deinen Bemerkungen benutzt. Seit meiner Zurückkunft habe ich noch nichts aus mir selbst hervorgebracht. Praktische Philosophie, besonders Philosophie der Gesetzgebung, hat mich am meisten beschäftigt. Ich hatte mir vorgenommen, das Vorzüglichste in diesem Fache seit Platos Zeiten zu studieren und fing mit dem Plato an, aber dieser hat schon meine Geduld sehr auf die Probe gesetzt und ich fange bald an zu glauben, dass es einen kürzeren Weg gibt, zum Ziele zu gelangen, als durch so manche ermüdende und oft so wenig lohnende Lektüre. Ein Haupterfordernis der praktischen Philosophie scheint eine Kritik der Ideale zu sein, die wir zurzeit noch nicht haben. Kants Kritik der praktischen Vernunft geht bloß auf die Moral. Er untersucht, worauf das Materielle im Gegensatz des Formellen, womit sich die Logik beschäftigt, aller moralischen Sätze gegründet ist. Auf eben diese Art lässt sich aber das Materielle aller Kunsttheorien, wovon die Moral als Menschenveredelung nur eine ist, als der Ästhetik und Politik untersuchen. Alle diese gründen sich nämlich auf ein Ideal und hier fragt sich's, wie dieses entsteht und ob es willkürlich oder notwendig ist. In Lamberts Schriften habe ich am meisten Trost hierüber zu finden, wenn nicht Kant in der Kritik des Geschmacks, die man von ihm erwartet, mich völlig befriedigen sollte. Ob du mit Xenophons und Thukydides Stil in der Geschichte Glück machen würdest, bezweifle ich fast. Begebenheiten, die durch sich selbst jeden Bürger des Staats interessieren, können nicht einfach genug erzählt werden. Aber wo dies lebhafte Interesse fehlt, sollte da nicht philosophischer Gehalt und selbst rednerischer Schmuck nötig sein? Lebe wohl. M. und D. grüßen. D. wird an dich denken. Dein Körner.